1 Samuel chapter 30. Schlagen wir hin zum 1. Samuel Kapitel 30. And let's pray. Und dann beten wir. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. That we can constantly be renewed in it. Dass wir immer und immer wieder durch das Wort erneuert werden können. We ask you to bless these words tonight. Und wir bitten dich, dass du dieses Wort segnest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Samuel 30 is probably one of my favorite chapters in the Bible. 1. Samuel 30 ist wahrscheinlich eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel. It's got to be one of my 10 favorite. Vielleicht eines von meinen 10 Lieblingskapiteln. I think I've preached on this chapter more than any other chapter in the Bible. Und ich habe wahrscheinlich über dieses Kapitel mehr gepredigt als jedes andere Kapitel in der so, Bibel. So, one more time tonight. Also heute Abend nochmal. But I'll try to come from a different angle. Und ich versuche da jetzt einen anderen Blickpunkt zu finden. Okay, verse 1. Vers 1. Then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day, that the Amalekites had made a raid on the Negev and on Ziklag and had overthrown Ziklag and burned it with fire. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. And they took captive the women and all who were in it, both small and great, without killing anyone, and carried them off and went their way. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. And when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Entschuldigung, ich habe ein Stück vergessen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne, Töchter waren gefangen weggeführt. Then David and his people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten. Bis sie nicht mehr weinen konnten. Have you ever been in a situation where you have wept until there was no more strength in you to weep? Wart ihr jemals in einer Situation, wo ihr so geweint habt, dass überhaupt keine Kraft mehr da war, überhaupt noch weiter zu tun? I think most of us have been in those situations. Und ich denke, dass die meisten von uns in einer solchen Situation bereits waren. I have been in them. Ich war in solchen Situationen. And I've wept louder than I ever thought I could weep. Und ich habe geweint lauter, als ich je dachte, dass ich weinen könnte. Longer than I ever thought I could weep. Länger, als ich es je gedacht hätte. Until there was no strength. Bis da überhaupt keine Kraft mehr übrig and war. It's incredible to be in those situations. Es ist einfach unfassbar, in solchen Situationen zu sein. Look at verse 5. Schaut mal Vers 5. Now David's two wives had been taken captive. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden. Ahinoam, the Jezreelitess, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite. Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. For all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. But David strengthened himself in the Lord his God. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. So if we can try to put ourselves in their place. Wenn wir uns jetzt einmal da in diese Situation hineinversetzen können. They're following David. Sie folgen dem David nach. And they are fighting the battles of the Lord. Und sie kämpfen die Kämpfe des Herrn. And they're coming back home on the third day. Da kommen sie zurück am dritten Tag. And from a distance they see smoke in the air. Und von ferne können sie schon sehen, da ist Rauch in der Luft. And they start to run and run and run. Sie fangen an zu laufen. And they're expecting maybe all their wives and sons and daughters to be dead. Und sie haben die Erwartung, dass vielleicht ihre Frauen und ihre Kinder, ihre Töchter einfach schon tot sind. But they're all gone. Aber sie sind weg. They've been taken captive. Sie sind gefangen genommen worden. To find them would be like looking for a needle in a haystack. Die zu finden, das wäre wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Who took them? Wer hat sie mitgenommen? Are they now in Egypt? Sind sie in Ägypten? In Moab? In Moab? Where could they be? They could be anywhere. Wo könnten sie bloß sein? Sie könnten überall sein. You know, and each one would begin to think of his son, his daughter. Jeder wird an seine Kinder denken, Söhne und Töchter. They were so looking forward to getting home. Sie haben sich schon so gefreut, nach Hause zu kommen. And suddenly they're all gone. Plötzlich alle weg. Have you ever been in a situation that came upon you so suddenly? Wart ihr jemals in einer Situation, die so direkt über euch gekommen ist? And you can't even believe you're in the situation. Ihr könnt es gar nicht glauben, dass ihr in dieser Situation seid. Like one wrong turn with the car and you have an accident. Einmal falsch abgebogen und schon ist der Unfall da. Everything was so normal. Das war doch alles so normal. And suddenly my life just changed in a moment. Und plötzlich in einem Moment, mein ganzes Leben hat sich verändert. And took me so by surprise. Und es hat mich so überrascht. And now I'm in another world that I just cannot believe exists. Plötzlich bin ich in dieser anderen Welt, von der ich mich gar nicht vorstellen konnte, dass sie überhaupt existiert. You get a phone call that someone died. Ein Anruf, jemand ist verstorben. Or that you're gonna die. Oder du bist am Sterben. Or something happened. Oder etwas geschieht. And you find yourself in an unbelievable circumstance. Und du findest dich selbst wieder in unglaublichen, unfassbaren Umständen. Where the pressure is so great. Wo der Druck so groß ist. You can't figure out how this can you can possibly get out of this now. Du hast keine Ahnung mehr, wie du da irgendwie nur herauskommen kannst. And then on top of that, David's men were not handling it well. Und plötzlich dann war es auch noch so, dass die Leute von David damit gar nicht richtig umgehen konnten. They began to want to blame David. Sie fingen an und wollten den David beschuldigen. You know, if you didn't want to make all these raids and fight the battles of the Lord, wenn du dann nicht all die Kämpfe des Herrn hättest kämpfen wollen, we would have been with our children when whoever came. Dann wären wir bei unseren Kindern gewesen, wer auch immer da gekommen ist und sie gefangen nahm. Who do you think you are? Wer denkst du, der du bist? Braveheart or somebody? Bist du Braveheart? Like what are we doing here? Can we just live normal lives? Können wir nicht einfach normale Leben leben? And they became embittered. Und sie wurden verbittert. The more they thought about their kids and their wives, je mehr sie über ihre Kinder und ihre Frauen nachdachten, they became bitter. Sie wurden bitter. And then they started thinking, you know what? Dann haben sie angefangen, it stinks. So zu denken, dann irgendwie. I'd like to throw a rock right in David's head. Oh, ich würde gerne einen Stein werfen, direkt yeah, so David, would I. Auf den Kopf. Ja, and then ja, suddenly ja, they ja. said, you know what, why don't we just deal with him? Kleinen Moment, warum wollen wir nicht einfach das? It's his fault. Das ist seine Schuld. Wir regeln das. And then they're speaking about killing him. Dann sprechen sie darüber, ihn umzubringen. I mean, this is how real the situation was. So wirklich war diese Situation. I mean, we look at it because we know the end of the story. Wir schauen uns das an und wir kennen das Ende der Geschichte. But they don't know the end of the story. Aber sie haben es nicht gewusst. I mean, their kids are gone, their family's gone. Kinder weg, Familie weg. They followed God. Sie sind doch Gott gefolgt. To a dead end. Aber in eine Sackgasse hinein. So this is what it was all about. Aha, das war jetzt alles. How many years were we with you, David, in the wilderness? Wie viele Jahre waren wir bei dir in der Wildnis? You're speaking God's word to us. Du hast Gottes Wort zu uns gesprochen. But running from Saul, I don't know, how many years is it now? 12 years, David, or something like that? Flüchten wir schon vor dem Saul? How many years? 12 Jahre. And God brought us to this point? Und Gott hat uns hierher gebracht. But God always brings us to that point. Aber Gott bringt uns immer an diesen Punkt. Always brings us to a Red Sea. Er bringt uns immer zu diesem Roten Meer. Where we can't do anything. Wo wir selbst nichts mehr tun können. But David strengthened himself in the Lord his God. Aber David stärkte sich selbst in seinem Herrn. Now in Ephesians 6 it says the same thing in verse 10. Das gleiche finden wir in Epheser 6. Paul said, finally strengthen yourself, be strong in the how's it go? Right, be strong because in one verse it says finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might. Schließlich, meine Brüder, werdet stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Be strong in the Lord. Seid stark im Herrn. In the power of his might. Und in der Kraft seiner Stärke. Take on the full armor of God. Ergreift die ganze Waffenrüstung. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Dass ihr bestehen könnt gegen die Listen des Teufels. For we wrestle not against flesh and blood, denn wir ringen ja nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities and powers, sondern gegen Mächte und Gewalten, the rulers of the darkness of this world, Fürsten der Finsternis dieser Welt. spiritual wickedness in heavenly places. Geistige Bösartigkeit in der Atmosphäre. We've taught this many times. Wir haben darüber oft gelehrt. But the battle line between the two kingdoms. Über diese Schlachtlinie zwischen diesen beiden Königreichen. Is this? Diese Linie ist. Can God be trusted? Diese Linie dazwischen ist. Können wir Gott vertrauen? Can God be trusted? Können wir Gott vertrauen? This is the lesson. This is the lesson that we must learn on earth. Das ist die Lektion, die wir hier auf der Erde lernen. When we stand before him, wenn wir dann vor ihm stehen, the lesson of lessons was, die Lehre aller Lehren, could God be trusted? Die Lektion für uns, konnten wir Gott vertrauen? Now, if we take God lightly, wenn wir Gott einfach nur so leichtfertig and we don't nehmen, concentrate on the Lord, und uns nicht auf den Herrn konzentrieren, we're not going to trust him. Dann werden wir ihm nicht vertrauen. And we're going to come into these kind of situations, und dann werden wir in solche Situationen geraten, where we are going to weep until we can weep no longer. Wo wir dann anfangen zu weinen, bis wir nicht mehr weinen können. And we're going to say, this is not what I expected in the Christian life. Wir werden sagen, das habe ich nicht erwartet in meinem christlichen Leben. I didn't follow Jesus for this. Deswegen, darum bin ich doch Jesus nicht gefolgt. I didn't honor God and not kill Saul so that I would lose my family. Ich habe doch nicht Gott geehrt und den Saul nicht umgebracht, dass ich jetzt meine Familie verliere. But David built himself up in the Lord. Aber David hat sich in seinem Herrn aufgebaut. I've often used Psalm 23 to build myself up. Ich habe oftmals Psalm 23 verwendet, um mich selbst aufzubauen. Though I walk through the valley of the shadow of death, auch wenn ich wandle durch das Schatten des Todestals, I will fear no evil, ich werde nichts Böses fürchten, for thou art with me, denn du bist bei mir. Thy rod, dein Stecken, and thy staff, und dein Stab, they comfort me, sie trösten mich. And for me, the rod and the staff, für mich der Stecken und der Stab, have always represented the fact that God knows all things, hat für mich immer repräsentiert die Tatsache, dass Gott hier alles weiß. And God can do all things. Und Gott kann auch alles tun. And if I encourage myself just in those two facts, und wenn ich mich nur selbst ermutige in diesen beiden Tatsachen, about the character of God, über den Charakter Gottes, God knows the end from the beginning. Gott kennt schon das Ende direkt am Beginn. He's the Alpha and the Omega. Er ist Alpha und Omega. God knew this would happen. Er wusste, dass dies geschehen würde. This is not taking God by surprise. Das ist keine Überraschung für Gott. God knew I would be who I am when I was still in my mother's womb. Gott wusste, dass ich der sein würde, der ich jetzt bin, als noch in dem Mutterleib meiner Mutter war. And if he didn't like me the way I was, he could have changed a few things when I was still being formed. Und wenn er es nicht gemocht hätte, so wie er mich schließlich gemacht hat, hätte er ein paar Dinge verändern können, als er mich formte. But God foresaw my whole life. Aber Gott hat mein ganzes Leben vorweggesehen. And God is allowing these things. Und Gott lässt diese Dinge zu. Because God would never bring me into a dead end. Denn Gott würde mich nie in eine Sackgasse hineinbringen. If it was a dead end to him. Wenn das für ihn eine Sackgasse wäre. And we could say that situations that appear to be a dead end for us. Wir können sagen, Situationen, die uns als eine Sackgasse erscheinen, really are the beginning of something maybe unbelievable. Sind vielleicht der Beginn für etwas einfach Unfassbares. In Revelation chapter 3 we hear about the church of Philadelphia. Offenbarung Kapitel 3, wir hören von der Gemeinde von Philadelphia. You have kept my word. Ihr habt mein Wort bewahrt. And I have opened doors for you that no one can shut. Und ich habe euch Türen geöffnet, die niemand schließen kann. And whenever we come into a dead end, God is about to open a door that no one can open. Und immer wenn wir da am Ende dieser Sackgasse sind, wird Gott eine Tür öffnen, die niemand anders öffnen kann. And he opens a door that no one can shut. Und das ist eine Tür, die niemand mehr schließen kann. And I have often said to myself, und ich habe oft zu mir gesagt, God knew this would happen. Gott hat gewusst, dass würde geschehen. He would not have allowed this to happen. Er hätte das ja gar nicht sonst erlaubt. If it was beyond his ability to do anything. Wenn das über seiner Fähigkeit hinausgeraten würde, etwas für mich zu tun. And you sit there and you're in distress. Und du sitzt da und du hast diesen Stress. And you begin to build yourself up. Dann fängst du aber an und du fängst an und he baust dich auf. He knows the end from the beginning. Er kennt doch das Ende schon vom Beginn. He would not have allowed this, er hätte das doch gar nicht zugelassen, if this was beyond him. wenn das jenseits seiner Kapazität wäre. So I'm going to encourage myself in the Lord. Also ermutige ich mich jetzt im Herrn. And I'm going to trust the fact that he can do anything. Und ich vertraue der Tatsache, dass er alles tun kann. Anything. Alles. And we have to build ourselves up. Und wir müssen uns so aufbauen. We will always come to some kind of a place like this. Wir werden immer zu einem Platz wie diesen kommen. And that's why I've always liked to preach on this. Und deshalb habe ich das immer gemocht, über diese Stelle zu predigen. Because we come to this place so often. Denn so oft geraten wir an diesen Platz. You think, for this? I got saved for this? Errettet dafür? This is it? Das ist es? This is the end of the line? Hey, ist das jetzt das Ende? This is the last station? Ist das die letzte Station, die wir hier machen? And you begin to think of all the decisions you made to honor God. Oh, du denkst nach über all die Entscheidungen, die du getroffen hast, um Gott zu ehren. When you got saved. Als du errettet wurdest. When you bought your first Bible. Als du die erste Bibel kaufst. When you witnessed to your friends. Als das erste Zeugnis deiner Freunde. And they rejected you. Die haben dich aber abgelehnt. When you won people to the Lord in your family. Du hast Leute gewonnen zum Herrn in der Familie. When you were honest on the job. Und du warst ehrlich bei der Arbeit. And decision after decision after decision. Eine Entscheidung nach der anderen. And praying and studying. Du hast gebetet, du hast studiert. Year after year after year. Für Jahr für Jahr für Jahr. And fellowshipping and going from one circumstance to another. Gemeinschaft gesucht und von einem Umstand in den anderen gegangen. And it's 10 years and it's 15 years and it's 20 years. 15 Jahre, 20 Jahre. And suddenly you're in a dead end. Und plötzlich ist da nur die Sackgasse. And something hits you that is so overwhelming. Und etwas schlägt da auf dich zu, was so überwältigend that you weep until you cannot weep anymore. Dass du weinst, bis du nicht mehr weinen kannst. And you ask yourself. Und du fragst dich. This is impossible. Das ist unmöglich. That God did not see this. Das ist doch unmöglich, dass Gott das nicht gesehen hat. It's impossible that God would have allowed this. Das ist doch unmöglich, dass Gott das erlaubt hat. If it's not part of his plan. Wenn das nicht Teil seines Planes ist. So we begin to build ourselves up. Und so fangen wir an und wir bauen uns selbst if you auf. Look at Isaiah chapter 40. Schaut mal zu Jesaja 40. Isaiah says the same thing. Da sagt doch Jesaja das gleiche. Starting with verse 27. Wir beginnen mit Vers 27. Why do you say, O Jacob, and assert, O Israel, my way is hidden from the Lord? Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn? God doesn't know what's happening in my life. Gott weiß ja nicht, was in meinem Leben passiert. I'm in a dead end. Sackgasse. Where do I go from here? Wo soll ich jetzt hingehen? Kill myself or what? Soll ich mich umbringen? And the justice due me escapes the notice of my God. Und meinem Gott entgeht mein Recht. Right? In my version. And the justice due me escapes the notice of my God. Just paraphrase that. Once again. And the justice, the fairness due to me. Und die Gerechtigkeit, die mir doch eigentlich zustünde. Escapes the notice of my God. Die ist Gott einfach entschlüpft. Look at what I'm in. Schau doch mal, wo ich hier bin. I don't deserve this. Das habe ich doch nicht verdient. I was honest. Ich war doch ehrlich. I was pure before the Lord. Ich war doch so rein vor dem How Herrn. Did this come upon me? Wie konnte das über mich kommen? Doesn't God see this? Sieht das Gott gar nicht? Doesn't he see the injustice? Sieht er nicht die Ungerechtigkeit? How did I get in here? Wie bin ich hier hineingekommen? God knows my heart. Gott erkennt doch mein Herz. How could this have fallen upon me? Wie ist das einfach auf mich herabgekommen? Look what he says. Schaut mal, was er da sagt. Do you not know? Weißt du es nicht? Have you not heard? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? The everlasting God. Ein ewiger Gott. The Lord. Ist der Herr. The creator of the ends of the earth. Der Schöpfer der Enden der Erde. Does not become weary or tired. Er ermüdet nicht. His understanding is inscrutable. Und er mattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Which means unsearchable. Unerforschbar. His understanding is so beyond anything we could imagine. Seine Einsicht in die Dinge ist so weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. He understands everything that we're going through. Er versteht alles, wodurch wir da durchgehen. He foresaw my situation even before the earth existed. Er hat meine Situation schon vorausgesehen, bevor überhaupt die Erde existiert hat. His understanding of my circumstance. Sein Verständnis über meine Umstände is so complete, es ist so vollständig, is so vast, und so allumfassend. It cannot even enter into my imagination how under control God has everything. Es kann gar nicht in meine Vorstellungskraft überhaupt hineinkommen, wie sehr Gott alle Dinge unter Kontrolle hat. He gives strength to the weary. Er gibt den Müden Kraft. And to him who lacks might, he increases power. Und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Though youths grow weary and tired, Jünglinge ermüden. And vigorous young men stumble badly, Jünglinge ermüden und ermatten. Und junge Männer straucheln und stürzen. Yet those who wait for the Lord, aber die auf den Herrn hoffen, will gain new strength, gewinnen neue Kraft. They will mount up with wings like eagles. Sie heben die Schwingen empor. They will run and not get tired. Sie laufen und ermatten nicht. They will walk and not become weary. Sie gehen und ermüden nicht. I've always believed in my life. Ich habe in meinem Leben immer geglaubt. That God's plan for me is not just beyond my understanding. Dass Gottes Plan für mich nicht nur jenseits meiner Einsicht ist. But it has to be beyond the devil's understanding. Es muss auch jenseits der Einsicht und Einblick des Teufels sein. I am on God's chessboard. Ich stehe da auf Gottes Schachbrett. And God is playing on one side. Gott spielt auf der einen Seite. And Satan is playing on the other side. Auf der anderen Seite spielt Satan. God can foresee infinite moves. Gott kann unendlich viele Züge vorausberechnen. You know, Boris Spassky and Bobby Fischer and those old, you know, veteran chess players. Denk an die Schachgroßmeister Boris Spassky und Bobby Fischer. That was in my days, you know. Das war zu meiner Zeit. They could see 25 moves ahead. Die konnten da 25 Züge vorausschauen. In their mind. In ihren Gedanken. If he goes there, I'll go there. Wenn er da lang geht, werde he'd ich das have setzen. To go there, I would go there. Wenn er so zieht, werde ich so ziehen. Then I have to go there, I'd go there. Dann muss ich da lang ziehen. He could go there. Er könnte dorthin ziehen. But he wouldn't. I'd have to go there. Aber er wird das wahrscheinlich nicht tun. Nein, he'd ich würde go there, ziehen. I would go there. Wenn er da zieht, werde ich dort then ziehen. Then he'd go there, I'd go there. Wenn then er zieht, werde ich da he'd ziehen. Go there, I'd go there. Nah, I don't want to do this move. Nah, den Zug okay. Machen wir nicht. I go here, he goes there. I go here, hier, he goes there. Dorthin. I go there, he goes there, he goes there, he goes there. And I go there, he goes there, he goes there. Nah, nah, nah. Okay. I go here, he goes there, he goes there. I go here, here and there. And then I go there, he goes here. He goes there, I go here, he goes there, I go here. Here and there and here. Okay, here and there. He'd go there. Then he'd move this queen here. I'd go there, I'd go there. 25 moves ahead. 25 Züge im Voraus. God sees infinitely. Gott aber sieht unendlich. But the devil in his arrogance, der Teufel aber in seiner Arroganz, plays against God, spielt gegen Gott. Because he knows I'm on the chessboard and sometimes and he can get me to not trust what God says to do. Denn er weiß, ich stehe auf diesem Schachbrett und er weiß, dass er mich vielleicht dazu bringen kann, dass ich nicht den Zug mache, den Gott mir ja vorgibt. So God brings David, he moves David into this dangerous position. Gott bewegt den David in diese gefährliche Situation. David is just a pawn on the table. Dachte David, und das ist nur wie so ein kleiner Bauer auf dem Schachbrett. Forward. Und er wird dann nach vorne gesetzt. Forward. Und noch einmal nach vorne. Toward the enemy. Gegen die feindlichen right Linien. Toward the queen. Direkt vor die Königin. The black queen. Da ist sie, die schwarze Königin. Oh no. Nein. But God has me covered. Aber Gott hat ja die Deckung für and mich I don't bestimmt. See this. Ich sehe die Deckung. God has the whole thing under control. Gott hat das ganze Schachbrett unter Kontrolle. You know, and when you look at chessboards, wenn du dir der Schachbretter anschaust, and you step into a game, und dann in so ein Spiel dich hineinversetzt, that's already a half an hour or an hour in play, was vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde schon gespielt wurde, you see that everything is just fixed. Du siehst die Situation, es ist da für dich so fix. It's developed in a way, es hat sich ja da schon dahin entwickelt, where everything is like locked. Wo alles irgendwo schon so festgelegt scheint. You can't make too many moves. Du kannst nicht mehr viele Schritte machen. And you got a little piece next to his big piece, da ist ein kleiner Stein neben seinem großen Stein. But it's protected. Aber der ist ja beschützt. And this is the same thing with us. Und genau das ist bei uns. God's plan for us has to be above Satan's wisdom. Gottes Plan für uns muss über die Weisheit Satans weit hinausgehen. Satan has a wisdom to destroy our church. Satan hat Weisheit, mit der er die Gemeinde zerstören möchte. And he's planning. Und er ist am Planen. And he's discussing. Und er diskutiert. And he's strategizing. Und er macht Strategien. And God sees it. Gott sieht das. And he foresees what the devil will do. Er kann vorhersehen, was der Teufel tun würde. And sometimes knowing that the devil will come in and project pride. Und in dem Wissen, dass der Teufel da hineinkommen kann und Stolz projizieren kann. For whatever reason. Aus welchen Gründen auch immer. Because there's going to be some victory in the church. Weil es da vielleicht einen Sieg in der Gemeinde zu erringen gibt. God, before it even happens, brings us into a humble circumstance. Gott, der das voraussieht, bevor es überhaupt passiert, bringt uns in demütige Umstände. To protect me from the pride. Um mich vor diesem Stolz zu beschützen. God is always a step or two ahead of the devil. Gott ist immer ein, zwei Schritte vor dem Teufel. And I know in my own life, whenever God's ready to do something great. Wann auch immer Gott direkt bereit ist, etwas Großartiges zu tun. He always decreases me. Er lässt mich immer geringer werden. In John chapter 3, verse 30. Er lässt mich abnehmen. John the Baptist said, I must decrease. Johannes der Täufer sagt dort, ich muss abnehmen. And he must increase. Aber er muss zunehmen. And you know, God sees my life. Gott sieht mein Leben. The devil sees my life. Der Teufel sieht mein Leben. God saw that in two chapters David was going to become king. Gott sah, dass nur zwei Kapitel weiter David bereits König sein würde. And he would be made king by the elders of Judah. Und er würde da zum König gekrönt werden durch die Ältesten von Juda. So God wanted David to give these men a gift. Also wollte Gott, dass David diesen Fürsten da Geschenke macht. To prepare their hearts to receive him as king. Um ihre Herzen vorzubereiten, dass sie ihn als König empfangen würden. But where could David get so much to give away? Woher könnte denn David aus seiner Situation so viel bekommen, dass er so viel geben könnte? Where could he find so much spoil? Wo könnte er so eine Beute finden? So much cattle and sheep and clothes and whatever. So viel Vieh, Schafe, Kleidung und was auch immer. He'd have to take it from an army or something. Naja, eine Armee, wenn man es davon nimmt. Let's see. Schauen wir mal, kleinen Moment. What is the devil planning over here? Okay. Was plant der Teufel? The devil thinks. Okay, he's stirring up the Amalekites. Yeah. Okay. Versucht, die aufzustacheln. Okay, he's gonna do that. You know what? Okay. Kleinen Moment. What we're gonna do? We're gonna let the devil. Wir werden den Teufel stir up the Amalekites to kill David, because the devil knows. Kita anstacheln, dass er dagegen den David geht. The devil knows David's gonna. He can sense it. He can kind of sense it that the time is coming. Denn der Teufel, der spürt hier, da muss die Zeit jetzt kommen. He can't see the future, but he can sense it somehow. Er kann die Zukunft nicht sehen, aber er spürt sie irgendwie. Er so fühlt the das. Devil wants to discourage David. Yeah. Also der Teufel möchte jetzt den David entmutigen. He wants to kill David before David can be king. David umbringen, bevor David König wird. So what's the devil thinking here? Was denkt der Teufel sich da? Turn David's men on him. Have David's own men kill him now. Yeah. Die eigenen Leute, wenn die sich gegen David wenden? Yeah. We'll have David's own men kill him. Die eigenen Leute werden ihn umbringen. Yeah, I mean, if we can't get Saul to kill him, then his own men will kill him. Wenn das nicht Saul machen kann, das werden seine eigenen Leute tun. So, the next time David goes on one of these little raids, we'll just motivate the Amalekites to come in and take his children. Und die werden die Kinder. And we'll take them captive. Und werden sie gefangen nehmen? Well, no, let's kill them all. Na, umbringen. No. He'll get over it. Let's take them. Wird da hinwegkommen. Wir werden sie einfach and rauben. So every night he'll think of his children. They're somewhere. Wird er denken an seine They're Kinder. Slaves. Irgendwo. Vielleicht sind sie Sklaven. This is what we'll do. Oh, and the Amalekites, they come in and Satan's like, yeah, don't kill them, take them away. Wir werden sie nicht umbringen, wir werden sie einfach wegnehmen, wir werden sie gefangen nehmen. And God's thinking, this is great. Okay, so I'm going to turn this around for David. Das werde ich jetzt umdrehen für den Daniel. And it's going to be like looking for a needle in a haystack. Es wird zwar sein, als wenn nach einer Nadel im Heuhaufen schaut. Let David try to find his children. He'll never find them. Er soll mal schauen, dass sie findet. Er wird sie nie finden. It would take a miracle. Es wird ein Wunder brauchen. But there is a miracle. Aber da gibt's das Wunder. And God planned years before. Und Gott hat schon Jahre zuvor das a little Egyptian boy or a girl, I don't know which one it was, ein kleiner Ägypter, is taken captive as a slave. Und als Sklave wird diese Person gefangen by these Amalekites. Durch die Amalekiter. And right during the raid und während dieses Raubzuges, of this perfect plan of the devil, in diesem perfekten Plan des Teufels, God does one little thing. Macht Gott eine Kleinigkeit. Boop. And that little Egyptian servant gets sick. Und dieser ägyptische Diener, er wird krank. And he can't travel. Und er kann nicht reisen. And they say, let's kill him. Bring ihn doch um. And God says, boop, don't touch him. Rühr ihn nicht an. And they come, well, let's kill him. No, let's just leave him to die and starve. Okay. Wir werden ihn da liegen lassen, dass er aushungert und stirbt. And they just leave him there. Wir lassen ihn dort. And David and his men come along. Und David und seine Männer sind gekommen. And this was the miracle. Und da ist das Wunder. And that little Egyptian guy, slave, took David right to the Amalekites. Und da ist dieser kleine Ägypter, der den David direkt zu den Amalekitern bringt. And found the needle in the haystack. Und so finden sie die Nadel im Heuhaufen. David not only got his children and his wives back. So hat David nicht nur seine Kinder und seine Frauen zurückbekommen. But he also got all the stuff that the Amalekites had taken from the whole region. Sondern sie bekommen ja auch gleich obendrauf die ganzen Sachen, die sie da geraubt haben von der Region, die Amalekiter. And they brought so much stuff back. Und da war so viel Beute, was sie dann mitnehmen konnten. Cattle and there was so much stuff. So viel Sachen. That David gave it away. Dass David es einfach weggeben konnte. To the elders of Judah as gifts. Zu den Fürsten Judas als Geschenke. What's that? Oh, was ist das? I don't know. Let's go outside. Ich weiß nicht, lass uns rausgehen. A gift from David. Ein Geschenk von David. 200 cows for you, my master. 200 Kühe für dich, mein Fürst. And a couple of silk shirts. Und noch ein paar Seidenhemden. From David, your servant. Von David, deinem Diener. And they would do this all through Judah. Und in ganz Juda wurde dies so getan. God knew the next chapter David would die. Gott kannte bereits das nächste Kapitel, wo David Saul would die. Saul sterben würde. And the next chapter, und dann im nächsten Kapitel, David would become king. Würde David zum König werden. And David needed to do this. Und David musste das so tun. To prepare the hearts of the elders of Judah. Um dadurch die Herzen der Ältesten von Juda vorzubereiten. So we're in this kind of a thing. Nun sind wir da in diesem Ding drin. And we come in these situations where we think, I'm in a dead end with no way out. Und wir kommen da in diese Situation, wo wir denken, ich bin jetzt hier absolut in der Sackgasse und da gibt es keinen Ausweg. And God says, build yourself up in me. Und Gott sagt, bau dich auf in mir. I know the end from the beginning. Ich kenne das Ende schon vom Beginn. I would never allow anything that's too big for me. Ich würde nie etwas zulassen, was für mich, für Gott zu groß wäre. There's nothing too big. Für mich ist nicht zu groß. There's a way out and there's a blessing here. Da gibt es einen Ausweg und da ist auch ein Segen mit verbunden. So Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 und 6. Trust in the Lord with all your heart. Vertraut auf den Herrn von ganzem Herzen. Do not lean on your own understanding. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. But acknowledge him in all your ways. Erkenne nur ihn an in allen deinen Wegen. And he will make your path straight. Er wird deinen Pfad ebnen, und zwar direkt. And this is our life. Das ist unser Leben. At the end, someone will ask, am Ende wird jemand fragen, old man, alter Mann, could God be trusted? Können wir Gott vertrauen? Yes, he can. Ja. Yeah. Oh ja. Oh yeah. Oh ja. And this is the testimony that God wants from every one of us. Und das ist das Zeugnis, was Gott von jedem von uns möchte. But it's those big situations. Aber es sind diese großen Situationen. Where we really have to build ourselves up. Wo wir uns wirklich selbst aufbauen müssen. Because no matter how big they are. Denn egal wie groß sie sein mögen. God can be trusted. Gott kann vertraut werden. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. Our lives are in your hands. Unsere Leben sind in deiner Hand. Whatever happens in our lives, was auch immer in unserem Leben geschieht, you knew it would happen. Du wusstest, was geschehen würde. And you can be trusted. Und wir können dir vertrauen. And Father, we thank you for protecting us from the devil. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von dem Teufel bewahrst. From his strategy. Von seinen Strategien. To get us to not trust you. Uns dahin zu bringen, dir nicht zu vertrauen. To get us to panic. Uns dahin zu bringen, dass wir in Panik geraten. To take our lives in our own hands. Unser Leben in die eigenen Hände zu nehmen. We thank you, Lord, Aber Herr, wir danken dir. For your grace toward us. Für deine Gnade uns gegenüber. Thank you for this wonderful story. Danke für diese wunderbare Geschichte. Let it bless our hearts, we pray. Und segne sie einfach in unserem Herzen. In Jesus' name. Und wir bitten dich darum, in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.